Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Was soll ich denn anziehen? Keine Ahnung, Liebling. Ich hab es gern, wenn du mich überrascht. Sportlich? Die Cord-Jeans, die du so gern magst, mit einer Bluse? Oder frecher, das Grüne mit dem tiefen Ausschnitt? Oder ganz offiziell? Du wirst es schon richtig machen, Liebling. Aber was hat er denn gesagt? Sind wir die einzigen Gäste? Oder kommen noch andere? Er hat nur gesagt, zum Abendessen. Eine ziemlich ungewöhnliche Einladung, findest du nicht auch? Am Nachmittag. Für den gleichen Abend. Es hat sich einfach so ergeben. Ich habe ihn angerufen, um ihm zu sagen, dass die Versicherung einen Scheck geschickt hat und er hat mich gefragt, ob wir nicht Lust hätten, zum Essen zu kommen. Klar, um ihm den Scheck zu bringen. Den kann ich mit der Post schicken, nein. Er hat gesagt, das sei doch ein Grund zum Feiern und sie würden sich besonders freuen, auch dich endlich einmal wiederzusehen. Das hat er besonders betont, ihre charmante junge Frau. Ich vergesse eben immer, dass ein Anwalt verpflichtet ist, auch noch am Abend zur Verfügung zu stehen, wenn seine Mandanten es wünschen. Na, das ist doch Unsinn, Liebling. Engelhardt ist kein normaler Mandant. Und diese Geschichte war nun wirklich alles andere als ein normaler Fall. Du hast ja recht, sei nicht böse. Komm, gieß mir noch mal ein. Aber nur noch einen kleinen. Wir haben allen Grund, Engelhardt dankbar zu sein, das weißt du auch. Er hätte mir eine Menge Scherereien machen können, nach allem, was passiert ist. Es war nicht deine Schuld. Nein, aber immerhin ist es passiert. Immerhin bekommt seine Tochter diesen Scheck. Über fast 250.000 Mark mit ihren 16 Jahren. Das ist ja nicht wenig. Aber sie bekommt nicht den Schmuck. Und der würde ihr vermutlich mehr bedeuten als das Geld. Das bezweifle ich. Ein altes Erbstück von ihrer Großmutter. Und der ist verschwunden, als er mir anvertraut war. Nein, für mich ist es keineswegs selbstverständlich, dass sich jemand so verständnisvoll verhält in einer solchen Situation. Engelhardt hätte mir sehr schaden können. Ist ja gut, mein Schatz. Ich verspreche dir, ganz besonders nett zu Ihnen zu sein den ganzen Abend. Aber jetzt muss ich anfangen, mich umzuziehen. Sonst tun wir Ihnen noch weh, diesen guten Menschen, weil wir nicht pünktlich sind. Ja, hallo? Guten Abend, Herr Rechtsanwalt. Ich bin jetzt Willi Spalk. Schon wieder? Ich rufe nur an, damit Sie mich nicht vergessen. Moment, warten Sie. Es ist für mich, Liebling. Geh schon rauf, ich komme gleich nach. In einer guten halben Stunde müssen wir aus dem Haus. Ja, also mach nicht zu lange. Hast du den Verstand verloren? Was willst du? Das wissen Sie doch. Sie wissen genau, was in der Zeitung stand. Was in der Zeitung stand, interessiert mich nicht. Wir hatten ausgemacht, dass du mich auf keinen Fall mehr anrufen darfst. Dass wir uns überhaupt nicht kennen. In Ordnung. Ich wollte Ihnen noch eine Chance geben. Der Brief an die Polizei ist schon geschrieben. Nein, warte. Also schön, so geht es ja nicht weiter. Wir werden darüber reden. Aber nur, wenn du mich anschließend in Ruhe lässt. Endlich werden Sie vernünftig. Also gut. Es ist jetzt 7. Um kurz vor 8 gehen wir aus dem Haus. Meine Frau und ich, wir sind eingeladen. Aber ich werde nochmal zurückkommen. Ich werde mir was einfallen lassen. Sagen wir gegen 10. Einverstanden? Heute Abend. Jetzt haben Sie es aber eilig. Ja, heute Abend. Dann haben wir es hinter uns. Am besten, du wartest im Garten. Bei Ihnen im Garten? Aber sei pünktlich. Und pass auf, dass dich niemand sieht. Machen Sie sich keine Sorgen, mich sieht keiner. Ich werde pünktlich sein. Nun, wie hast du dich entschieden? Oh, du kannst sprechen. Ich dachte schon, du bist stumm. Die Jeans? Oder das Grüne mit dem Ausschnitt? Also das ist es noch schlimmer. Du bist blind. Wieso? Du hast doch einen Mantel drüber. Aber erst seit einer Minute. Und du hast mir selber reingeholfen. Entschuldige, ich habe nicht aufgepasst. Was ist los mit dir? Nichts. Haben wir alles zugemacht? Ja, versuch nicht, mich abzulenken. Die Fenster? Die Garage? Ja, alles. Ich habe selber nachgesehen. Also, wer war dieser geheimnisvolle Anrufer? Was wollte er von dir? Und als sie runterkam in die Tiefgarage, da hat er schon auf sie gewartet? Nun lass doch, Annette. Du weißt doch gar nicht, ob es dem Herrn Rechtsanwalt angenehm ist, davon zu erzählen. Außerdem stand es ja in jeder Zeitung. Und zwar weiß Gott ausführlich genug. Das ist nicht dasselbe. Das ist wie bei einer Vergewaltigung. Man kann es sich viel besser vorstellen, wenn man es von jemandem hört, der es selbst erlebt hat. Annette! Ich finde, Ihre Tochter hat ganz recht. Es war ihr Schmuck. Und deshalb hat sie einen Anspruch darauf, genau zu erfahren, was damit geschehen ist. Ja, der Meinung bin ich auch. Sie sind sehr rücksichtsvoll, gnädige Frau, aber ich kann Sie beruhigen. Ich habe es so oft erzählen müssen in den vergangenen Wochen, bei der Polizei und den Herren von der Versicherung und natürlich auch privat unseren Freunden, dass ich fast schon nicht mehr unterscheiden kann, ob ich es nun gehört habe oder irgendwo gelesen oder ob es mir tatsächlich selber passiert ist. Na, sehen Sie, kein Wunder. Darf mein Mann Ihnen noch mal nachgießen? Ja, danke, sehr gerne. Danke. Schmeckt er Ihnen? Eine 74er Spätlese. Ausgezeichnet. Er ist wirklich ganz ausgezeichnet. Aber woher wusste er denn, welches Auto Ihnen gehört? Und wie hat er herausgefunden, dass Sie noch in Ihrem Büro sind, so spät am Abend? Das ist nicht ungewöhnlich in meinem Beruf. Leider, nicht wahr, Sie Ärmste. Also, darauf müssen wir trinken. Auf unsere bedauernswerten Frauen, die uns so schrecklich entbehren, wenn wir außer Haus sind, um das viele Geld zu verdienen, das sie ausgeben. Genau so ist es. Also im Ernst, wir freuen uns wirklich sehr, Sie bei uns zu haben. Vor allem auch Ihre charmante junge Frau. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, Annette. Ich darf doch Annette sagen. Also, woher er das gewusst hat? Ich nehme an, oder richtiger, die Polizei nimmt an, dass der Täter zu irgendeiner Zeit mein Mandant war. Irgendein Krimineller, den Sie mal verteidigt haben? Richtig. Das ist möglicherweise schon länger her. Aber daher kannte er vermutlich meine Kanzlei. Und um herauszubekommen, was er sonst noch wissen musste, brauchte er nur die Augen aufzumachen. Klar, Sie lungern ja heute überall herum, diese ungewaschenen Typen, die nicht arbeiten wollen. Nicht wahr. Und an dem fraglichen Abend... Vermutlich ist ihm aufgefallen, dass bei mir noch Licht brannte. Von der Straße aus. Das könnte jeder sehen. Nur in meinem Zimmer noch. Alle anderen Fenster waren schon dunkel. Also hat er sich Zugang verschafft zur Tiefgarage. Das ist ja kein Problem. Und dort hat er einfach gewartet. Und als Sie runterkamen, um nach Hause zu fahren, stand er plötzlich vor Ihnen. Er saß hinter mir. Er saß schon in meinem Wagen. Wie schrecklich. Mit einer Pistole? Ja, mit einer Pistole. Ich habe ihn gar nicht bemerkt zunächst. Das Licht ist ja nicht sehr hell in der Garage. Ich habe aufgeschlossen und bin eingestiegen. Und das Erste, was mir nicht ganz so geheuer war, das war die Sache mit dem Rückspiegel. Aufgeschlossen? Ja. Ja, war die Tür denn zugesperrt? Ja. Und wie ist der reingekommen? Das hat die Polizei mich auch gefragt. Wahrscheinlich durch die andere Tür auf der Beifahrerseite. Die hatte ich offenbar nicht verriegelt. Darin bin ich leider sehr nachlässig. Und weiter? Und was war mit dem Rückspiegel? Der war verstellt. Aber bevor ich Zeit hatte, mich darüber zu wundern, spürte ich es schon. Was? Die Pistole? Ja, etwas Kaltes, sehr Hartes, aus Metall. Wo? In meinem Ohr. Oh, wie schrecklich. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, nicht umdrehen. Und wie sah er aus? Das konnte ich nicht sehen. Du hörst doch, er hat gesagt, nicht umdrehen. Aber im Rückspiegel? Den hatte er verstellt. Er hat an alles gedacht. Das hat die Polizei mir auch bescheinigen müssen. Ich konnte ihn nicht sehen. Nicht mal eine halbe Sekunde lang. Deshalb konnte ich von ihm ja auch keine Beschreibung geben. Das hätte ich mir nicht verbieten lassen. Nein, wenn ich mir vorstelle, ich sitze in einem Auto und hinter mir sitzt ein Mann, den ich noch nie gesehen habe im Leben. Ich würde krank werden vor Neugier. Ist der jung? Ist der sexy? Annette, ich kann gar nicht mehr zuhören. Das Einzige, was mich krank gemacht hat, war seine Pistole. Ja, das ist sehr begreiflich. Außerdem hast du doch erzählt, dass du gar keine Zeit hattest, dich zu widersetzen. Ja, das stimmt. Als Erstes hat er mir die Augen zugeklebt mit Leukoplast und den Mund. Und dann hat er mich gefesselt. Die Hände... Alles mit Leukoplast? Wie schrecklich. Und die Füße. Er hat mich zusammengeklebt wie ein Paket. Und so hat er mich liegen lassen. Ich konnte mich nicht bewegen und ich konnte nicht schreien. Ich konnte kaum atmen. Und wie lange haben Sie so gelegen? Bis zum nächsten Morgen. Ja, hat sie denn niemand vermisst? Nicht mal ihre Frau? Nein, nicht mal meine liebe Frau. Damit müssen wir uns abfinden, verehrter Herr Doktor. Das würde bei mir nicht anders sein. Sonst sagst du immer das Gegenteil. Sonst sagst du, Mutter hätte ich viel zu streng unter Aufsicht. Also jetzt muss ich aber doch einiges richtigstellen. Mein Mann bleibt ziemlich oft länger im Büro. Das war also gar nicht ungewöhnlich. Und an dem fraglichen Abend hatte er sogar angerufen, um mir zu sagen, dass es später wird und dass ich nicht auf ihn warten soll. Deshalb bin ich ins Bett gegangen und weil ich müde war, bin ich eingeschlafen. Und selbst wenn es euch schrecklich verletzt in eurer Eitelkeit, so wichtig seid ihr Männer auch wieder nicht, dass wir es sogar im Schlaf spüren, ob ihr neben uns liegt oder nicht. Aber am nächsten Morgen, nachdem sie geduscht hatte und bei einer gemütlichen Tasse Kaffee, da hat sie es dann gemerkt. Ja, ich habe sofort die Polizei verständigt. Und die haben ihn schließlich gefunden. Den Ärmsten, total durchgefroren und halb erstickt. Die ganze Nacht in dieser unwürdigen Situation, das muss ja schrecklich gewesen sein. Es war nicht sehr angenehm, das ist richtig. Aber noch schlimmer war, wie es in meiner Kanzlei aussah. Er hatte ja die Schlüssel, die hat er mir abgenommen. Leider auch den für den Panzerschrank. Im Büro eines Anwalts? Was kann er da gesucht haben? Die Polizei nimmt an, Geld. Aber vermutlich war er auch nicht traurig, als er den Schmuck gefunden hat. Ich hätte nicht den Fehler machen dürfen, ihn dort aufzubewahren. Das war nicht Ihre Schuld. Mein Mann hatte Sie ja darum gebeten. Es ging ja nur um die paar Wochen, bis Annette 16 wurde und die Erbschaft antreten konnte. Also wenn ihr mich fragt, ich bin froh, dass der ganze Ramsch weg ist. Annette, du solltest deiner Großmutter dankbar sein. Ja, bin ich doch. Aber ich hätte das Zeug ja doch nie tragen können. Dazu war es zu wertvoll. Also bin ich Vater noch viel dankbarer, weil er es gut versichert hat. Geben Sie mir jetzt den Scheck? Natürlich, Annette. Entschuldigen Sie, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Das heißt, warten Sie. Das ist lächerlich, aber ich merke gerade, also, ich habe ihn vergessen. Er liegt zu Hause auf meinem Schreibtisch. Das macht doch nichts, das hat Zeit. Du hast ihn vergessen? Es ist mir sehr unangenehm. Aber Sie können ihn ja mit der Post schicken. Nein, ich werde ihn rasch holen. Es ist ja nicht sehr weit. Aber erst müssen Sie noch mal zugreifen. Sonst muss ich ja glauben, dass es Ihnen bei uns nicht schmeckt. Hey! Hey, Spike! Hörst du mich? Hier bin ich. Komm rein. Abend, Herr Rechtsanwalt. Hat dich jemand gesehen? Das stimmt nicht. Ich bin über die Mauer. Also? Was willst du? Können wir uns nicht setzen? Besser nicht. Bleib stehen. Und lass deine Handschuhe an. Wegen Fingerabdrücken, hm? Wer soll denn hier danach suchen? Sicher ist sicher. Also los, ich habe wenig Zeit. Warum kommst du her? Habe ich Ihnen doch gesagt vorhin am Telefon. Ja, das hast du mir gesagt. Schon 5 oder 6 Mal hast du es mir gesagt. Du hast mich 5 oder 6 Mal angerufen in den letzten Wochen, obwohl das gegen unsere Abmachung ist. Sie haben mich reingelegt. Das war auch gegen unsere Abmachung. Tut mir leid, da bin ich anderer Meinung. Ich habe alles gemacht, wie Sie es gesagt haben. Ich habe Ihre Schlüssel genommen und bin rauf in Ihr Büro und habe den Panzerschrank aufgeschlossen. Es sollte aussehen wie ein Überfall und es hat ausgesehen wie ein Überfall. Ja, aber am nächsten Morgen... Und was hast du gefunden im Panzerschrank? Geld. Na bitte, und wie viel? 5.000. Für dich, genau wie vereinbart. Also worüber beklagst du dich? Aber am nächsten Tag stand in der Zeitung, ich hätte Schmuck gefunden. Sehr wertvollen Schmuck sogar. Für über 250.000. Das geht dich nichts an. Das geht mich doch was an. Weil das ein anderer Tarif ist. Deine Arbeit bleibt die gleiche. Ganz egal, was am nächsten Tag in der Zeitung steht. Aber mein Risiko wird größer. Schmuck für 250.000, das ist was anderes als ein Griff in die Portokasse. Was glauben Sie, wie die Bullen da verrückt spielen? Was glauben Sie, wie die plötzlich Feuer unterm Hintern haben, weil sie wissen, dass man damit Punkte sammeln kann für die Beförderung? Komm endlich zur Sache. Was willst du? Ich dachte, das ist klar. Eine faire Beteiligung. Also Erpressung. So würde ich es nicht nennen. Wir sind doch Partner. Oder wollen Sie behaupten, es hätte sich nicht gelohnt? Schön. Nehmen wir mal an, wir können uns einigen. Was habe ich für eine Garantie, dass daraus nicht ein Fass ohne Boden wird? Das sehen Sie ganz richtig. Die Garantie haben Sie nicht. Dazu sind die Karten falsch verteilt. Ein Rechtsanwalt mit so einer Sache am Hals, der ist doch weg vom Fenster, wenn das rauskommt. Der kann sich doch nur noch aufhängen. Wir sind alte Bekannte, Willi. Du weißt, dass sowas mit mir nicht geht. Dann genügt eine kleine Andeutung bei der Polizei. Das kannst du dir nicht leisten. Dazu steckst du zu tief mit drin, Willi. Und diesmal kommst du nicht mehr davon mit ein paar Jährchen. Diesmal gibt es Sicherungsverwahrung. Müssen wir jetzt wirklich auseinanderrechnen, wer von uns beiden mehr riskiert? Das bringt doch nichts. Da ist es doch viel einfacher, wenn sie zahlen und vor allem sicherer. Ja, vielleicht. Aber am sichersten ist es, wenn ich hier mitzahle. Klar. Klar, auf sowas habe ich schon gewartet. Eine Kanone. In Ordnung, jetzt habe ich sie gesehen, sie können sie wieder wegstecken. Du nimmst es nicht ernst. Sie würden sich doch nie selber die Hände schmutzig machen. Hoffentlich verrechnest du dich dann nicht. Leute wie Sie, die kenne ich. Wenn Sie wirklich mal so ein Ding benutzen, dann bestimmt nicht wegen einer Sache, die sich mit Geld regeln lässt. Und schon gar nicht in Ihrer eigenen Wohnung. Da würden Sie zu viel erklären müssen. Nein, so dumm sind Sie nicht. Hier bin ich sicher wie bei meiner Frau zu Hause unter der Steppdecke. Nicht wegen einer Sache, die sich mit Geld regeln lässt, hast du recht. Aber? Aber um meine Unzulänglichkeit auszubügeln, kleinen Schönheitsfehler. Ein Schönheitsfehler? Mhm. Was heißt das? Na, denk doch mal nach. Unsere Zusammenarbeit, die war ja ganz erfolgreich. Aber alles lief ein bisschen zu perfekt. Die Polizei hat keine einzige konkrete Spur gefunden nach dem Überfall in der Tiefgarage und nach dem Einbruch in meine Kanzlei. Der Täter hat sich einfach in Luft aufgelöst. Na und? Besser konnte es doch gar nicht laufen. Ja, das sagst du. Aber andere Leute sehen es anders. Andere Leute werden dadurch misstrauisch. Und Misstrauen führt zu Gerede. Nichts ist schädlicher für einen Anwalt als Gerede. Und was wollen Sie dagegen tun? Was? Ja. Ich kann der Polizei den Täter liefern. Dann würde ich auspacken. Nicht mehr, wenn du tot bist. Ich denke, Sie wollen raus aus den Schwierigkeiten, aber da sind Sie erst richtig drin. Die würden Ihnen eine Menge Fragen stellen, die Bullen. Die würden sehr schnell wissen, dass wir uns gekannt haben. Weil das in deinen Akten steht, ja. Sie haben mich ja oft genug verteidigt. Nicht wahr? Damit ist klar, dass du dich auskanntest in meiner Kanzlei und dass du von dem Panzerschrank wusstest. Und weiter steht in deinen Akten, wie oft du vorbestraft bist, fast immer wegen Einbruchdiebstahl. Und jetzt nehmen wir mal an, sie finden bei dir meine Schlüssel. Was für Schlüssel? Die mir abgenommen wurden bei dem Überfall. Die habe ich doch nicht mehr. Die haben sie sich zurückgeben lassen. Tatsächlich? Das ist allerdings ein Problem. Die Schlüssel zu meiner Kanzlei und die anderen, die mit an dem Bund waren, die gehören hierher, zu meinem Haus. Jetzt stell dir mal vor, die finden die Bullen in deiner Tasche. Was glaubst du, welche Meinung sie sich bilden werden über deine Absichten bei deinem nächtlichen Besuch? Ich verstehe. Und dann berufen sie sich auf... Nein, das läuft nicht. Ich habe keine Waffe dabei. Das läuft nicht mit Notwehr. Ich arbeite nie mit einer Waffe, das weiß die Polizei. Darüber werden Sie mich nicht stolpern lassen, wenn alles andere zusammenpasst bei meiner Geschichte. Na schön. Sie haben mich überzeugt. Die Sache mit dem Schmuck, die geht mich nichts an. Hast du das endlich begriffen? Klar, ist doch nicht mein Bier. Also dann... Dann gehe ich jetzt. Moment. Was ist mit deiner Bezahlung? Ja, die war in Ordnung. Aber du hast gesagt, es ist ein anderer Tarif. Nein, das hat sich erledigt. Ich habe es mir überlegt. Moment, warte doch. Wo willst du denn hin? Du hast gesagt, du willst eine faire Beteiligung. Das hast du doch gesagt, oder? Was haben Sie vor? Sei doch nicht so misstrauisch. Wir sind doch Partner, das hast du doch selber gesagt. Siehst du die Vase? Auf dem Kamin? Echt Meißen, die ist sehr wertvoll. Fass mal rein. Los, sieh mal nach, ob was drin ist. Das ist die Haushaltskasse von meiner Frau. Ich habe sie schon 100 Mal gewarnt, weil es kein sicheres Versteck ist, aber sie hört ja nicht auf mich. Ist was drin? Ja. Wie viel? 400 und ein paar kleine. Zufrieden? Ist das für mich? Oder willst du mehr? Da kannst du ja wiederkommen. Ich verzichte. Steck es ein. Nein, ich will ihr Geld nicht. Ja, tun Sie die Kanone weg. Nun mach schon, steck es ein. Und die Vase... Die brauchen wir nicht mehr. Was haben Sie vor? Und jetzt verschwinde endlich. Verschwinde. Das mit dem Geld, das ist sehr anständig von Ihnen. Also dann gehe ich jetzt. Ja, ist in Ordnung, Willi, geh jetzt. Oder nein, Moment noch. Du könntest mir einen Gefallen tun. Was für einen Gefallen? Du könntest eine von den Scheiben eindrücken. Was für eine Scheibe? Was soll das alles? Nur wegen meiner Frau. Ich muss doch eine Erklärung haben, wo ihr Geld geblieben ist. Nicht, nein, das mache ich nicht. Doch, das wirst du tun. Also los. Aber dann gehe ich. Ja, sag ich doch, Willi. Dann kannst du gehen. Einverstanden. Von außen. Und möglichst leise. Sowas ist ja deine Spezialität. Danke, Willi. Jetzt bist du entlassen. Ich traue ihn nicht. Nein, ich... Halt! Stehen bleiben! Ich schieße! Kommen Sie, hier stören wir nur. Wahrscheinlich die Vase. Jedenfalls ein Geräusch. Ich habe sofort gewusst, dass irgendwas nicht stimmt. Und deshalb bin ich noch mal raus und habe meine Pistole geholt. Meine Kollegen brauchen Platz für ihre Arbeit. Die lag in meinem Wagen im Handschuhfach. Dann bin ich wieder rein, leise, um ihn nicht zu warnen, und an die Tür zum Wohnzimmer. Ich habe gehört, wie er die Schubladen durchsucht hat, wahrscheinlich nach Wertsachen. Und plötzlich habe ich die Tür geöffnet und gerufen, halt, stehen bleiben, ich schieße. Gibt es nicht einen Raum, wo wir mehr Ruhe haben? Aber er ist nicht stehen geblieben. Ja, Sie werden mir das alles erzählen. Jetzt beruhigen Sie sich erst mal. Wie konnten Sie ihn denn sehen? Wie? Das Licht war. Die Deckenbeleuchtung? Ja. Hatte er die angemacht? Nein, die haben wir angelassen, als wir aus dem Haus sind, meine Frau und ich. Die lassen wir immer an. Vielleicht, ja, da drüben. Was ist das für ein Zimmer? Das ist mein Arbeitszimmer. Also kommen Sie. Willi Speik. Hast du ihn gekannt? Tja, ein alter Kunde. Das war einer, da hat's noch Spaß gemacht, bei der Kripo zu sein. Der hätte gleich die Zahnbürste eingepackt und den Pyjama. Auch wenn man ihn nur gefragt hätte, gehen wir einen trinken, Willi. Weil er wusste, er kann nicht lügen. Wirklich sehr hübsch, wie Sie hier wohnen. Ein wunderschönes Haus. Ja, gefällt es Ihnen? Mhm. Also ganz danke. Wie sagt man, wenn das ein so unerfreulicher Anlass ist, bei dem man sich kennenlernt? Herzlich willkommen, würde ja verdammt zynisch klingen. Auf Ihr Wohl. Ja, danke. Prost. Übrigens, das ist ein Irrtum, Herr Rechtsanwalt. Wir haben uns schon früher kennengelernt. Ja? Tut mir leid, aber ich kann mich nicht erinnern. Das macht nichts. Ich nehme an vor Gericht. In irgendeiner Strafsache. Und Sie haben als Zeuge ausgesagt. Hoffentlich habe ich es nicht zu hart angefasst. Nein, nicht vor Gericht. Das ist noch gar nicht so lange her. Sie waren das doch, den man überfallen hat in der Tiefgarage. Waren Sie an der Untersuchung beteiligt? Nein, später nicht mehr. Nur am ersten Morgen, als man sie gefunden hat. Da war ja noch nicht klar, welches Dezernat zuständig ist. Na ja, Sie müssen verstehen, ich war nicht gerade in der Verfassung, um mir Namen zu merken und Gesichter einzuprägen damals. Na ja, das verstehe ich. Muss ein ziemlicher Schock gewesen sein. Und jetzt schon wieder so eine Sache? Wundert Sie das? Wenn man in jeder Zeitung lesen konnte, dass bei mir haufenweise Schmuck und Wertsachen zu finden sind? Sie waren allein zu Hause, als es passiert ist? Ja, eigentlich nur durch einen Zufall. Wir waren eingeladen, meine Frau und ich bin nur für einen Moment zurückgekommen. Warum? Ich hatte etwas vergessen. Und Ihre Frau ist noch dort? Nein, ich habe sie schon angerufen. Sie muss jeden Augenblick hier sein. Was hatten Sie denn vergessen? Einen Scheck. Einen Scheck? Ja, wir waren bei einem Mandanten zum Abendessen, ganz improvisiert. Und der Anlass war, dass ich ihm einen Scheck zu übergeben hatte. Wie hoch denn? Ziemlich hoch, Sie vermuten ganz richtig. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich mit der Post geschickt. Anwaltsgeheimnis, ich verstehe. Und den hatten Sie vergessen? Ja. Hat eigentlich die Versicherung schon gezahlt? Ah, da ist sie. Ihre Frau? Ja. Was für eine Versicherung? Es ging doch um Schmuck bei dem Überfall, nicht wahr? Ich nehme an, er war versichert. Ja, er war versichert. Glücklicherweise war er versichert. Übrigens ist es Ihren Kollegen vom Einbruchsdezernat in allen Einzelheiten bekannt. Sie haben recht, das gehört jetzt nicht zur Sache. Möchten Sie es ihr sagen? Nein. Nein, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir das abnehmen. Wird gemacht. Was ist denn passiert? Das ist Oberinspektor Herberger. Guten Abend, Frau Fürhoff. Du warst so merkwürdig am Telefon. Warum ist die Polizei im Haus? Ja, ich... Ich dachte schon, es ist etwas mit dir. Ich habe mir Sorgen gemacht. Setz dich. Sagen Sie es ihr. Ihr Mann hat einen Einbrecher überrascht, als er nach Hause kam, drüben im Wohnzimmer. Das Ergebnis ist nicht besonders erfreulich. Ich habe ihn getötet. Notwehr! Hat er dich bedroht? Lassen Sie ihn. Er muss erst damit fertig werden. Sowas ist keine Kleinigkeit. Aber meine Frau hat recht. Ich hätte nicht schießen dürfen. Im Wohnzimmer? Wie ist er denn da reingekommen? Ich hätte ihn laufen lassen sollen. Er hat eine Scheibe eingedrückt. Was ist denn bei uns zu holen? Ein bisschen Geld, ein paar Wertsachen, das ist doch verdammt wenig im Vergleich zu seinem Leben. Ich kann dem Ergebnis unserer Ermittlungen nicht vorgreifen, Herr Rechtsanwalt. Aber wenn sich wirklich alles so verhält, wie Sie es darstellen, dann wird Ihnen niemand einen Vorwurf machen. Ja? Störe ich? Kommen Sie rein, Bollwein. Was gibt's denn? Ja. Sehen Sie mal, was er in der Tasche hatte. Ach, zeigen Sie mal. Ein Schlüsselbund? Nein, es sind zwei. Der eine sieht aus wie sein eigener, aber der andere... Das dachte ich mir. Was? Darf ich mal sehen? Ja, aber Vorsicht. Nicht anfassen. Ja, das hätte ich erwartet. Der mit dem kleinen silbernen Stier, der gehört mir. Das ist ein Geschenk von meiner Frau. Und wie kommt er in seine Tasche? Das sind die Schlüssel, die mir neulich abgenommen wurden bei dem Überfall. Der ist für die Eingangstür zu meiner Kanzlei und der ist für den Panzerschrank, aber die meisten sind von hier. Der für die Garage, für die Haustür und so weiter. Sie glauben, er war darüber informiert? Das konnte er sich doch denken. Also braucht er nur nachzusehen, wo ich wohne. Die Adresse steht hier im Telefonbuch. Aber warum kommt er dann über die Terrasse? Weil die Schlüssel nicht mehr passen. Weil alle Schlösser ausgewechselt worden sind nach dem Überfall. Ich verstehe. Auf den Rat ihrer Kollegen vom Einbruchsdezernat. Ja, ja, ich verstehe. Aber weil er nun mal hier war, wollte er nicht einfach wieder abziehen. Nicht wahr? Er hat festgestellt, dass er nur eine Scheibe einzudrücken brauchte. Das war praktisch nicht viel anders als ein passender Schlüssel. Ja, wirklich. Wenn Sie einverstanden sind, ich möchte die Schlüssel trotzdem ins Labor geben. Fingerabdrücke, das Übliche. Ich sag Ihnen ja, ich kann sie gar nicht mehr brauchen. Alle Schlösser sind neu. Aber den Stier willst du doch zurück. Selbstverständlich, Sie bekommen alles zurück. Also, wir lassen Sie jetzt allein. Sie können sich ein bisschen beruhigen. Aber später muss ich Sie bitten, sich wieder zur Verfügung zu stellen. Es gibt noch eine ganze Menge Fragen. Kommen Sie, Bollmann. Ja. Was geht hier eigentlich vor? Du hörst doch, ich habe Pech gehabt. Ich habe geschossen, weil ich verhindern wollte, dass er wegläuft, aber... Aber er ist tot. Wer? Das hast du doch gehört, der Einbrecher. Hast du ihn gekannt? Unsinn. Woher denn? Und du hast auch nicht gewusst, dass er auf dich wartet? Du redest Unsinn. Das sind vielleicht Fragen. Aber warum bist du dann nach Hause gefahren? Warum, das weißt du? Du warst doch dabei. Wegen dem Scheck? Ja. Weil du ihn vergessen hattest? Richtig. Ein Scheck über eine 250.000. Nein, das nehme ich dir nicht ab. Den vergisst man nicht. Und du schon gar nicht. Es ist zwar schmeichelhaft für mich, wie sehr du von meiner Zuverlässigkeit überzeugt bist, aber mir wäre es lieber, du hättest ein bisschen mehr Vertrauen. Dann müsstest du zuerst Vertrauen haben. Wer war denn der Anrufer? Was? Was für ein Anrufer? Kurz bevor wir aus dem Haus sind, als du mich raufgeschickt hast ins Schlafzimmer. Ich habe dich nicht raufgeschickt. Ich habe dir nur vorgeschlagen, dich schon umzuziehen. Also wer? Geschäftlich, nicht weiter wichtig. Aber trotzdem hast du dich mit ihm verabredet? Ich habe mich nicht mit ihm verabredet. Für wann denn? Für heute Abend. Ich nehme an, für ungefähr 10 Uhr. Du siehst Gespenster. Ich wusste doch, dass wir eingeladen sind. Und warum hast du ständig auf deine Uhr gesehen während des Essens? Hab ich das? Du nimmst mich ja schärfer unter die Lupe als die Polizei. Ich nehme dich nicht unter die Lupe. Das ist gar nicht nötig, um festzustellen, dass du lügst. Ich lüge, jetzt reicht's aber. Ich würde immer zu dir halten, was auch passiert, das weißt du. Ich würde dich nie im Stich lassen. Außer wenn ich das Gefühl haben muss, dass du mir nicht vertraust. Jetzt reicht es. Ich muss jetzt rüber. Und dieses Gefühl habe ich im Moment. Übrigens nicht erst seit heute. Der Kommissar wartet auf mich. Lass ihn doch warten. Was kann er dir denn anhängen? Er kann mir gar nichts anhängen. Aber ich habe wenig Lust, die ganze Nacht die Polizei im Haus zu haben. Oder macht mich das auch verdächtig? Und? Kennen Sie ihn? Ich sagte ja schon, er kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich kann mich nicht erinnern. Und Sie? Ich? Nein, ich kenne ihn nicht. Warum gehst du nicht ins Haus? Das spaßt dir das alles, Doris. Er heißt Spike. Willi Spike. Ein alter Kunde von uns. Seine Spezialität waren freistehende Einfamilienhäuser. Spike? Doch, den Namen habe ich schon gehört. Und Sie sagen, er hat öfter mit der Polizei zu tun? Wenn es nicht ein Schuss ins eigene Knie wäre, würde ich sagen, die Gerichte und die Polizei haben ihm Vater und Mutter ersetzt. Ja, ich glaube, jetzt erinnere ich mich. Möglicherweise habe ich ihn mal verteidigt. Das wissen Sie nicht genau? Es lässt sich aber nachprüfen. Sie haben keine Vorstellung, wie viele Fälle bei mir durchlaufen im Jahr. Und ob er der Mann in der Tiefgarage war, das wissen Sie auch nicht? Nein, nicht mit Sicherheit. Das kann ich nur vermuten. Der hat kein Wort gesprochen damals und als erstes hat er mir die Augen zugeklebt mit Leukoplast. Aber diesmal hatten Sie die Augen ja auf. Und es brannte sogar Licht. So war es doch, oder? Ja, die Deckenbeleuchtung. Warum eigentlich? Die lassen wir immer brennen, damit es nicht so leicht auffällt, wenn wir nicht zu Hause sind. Dann war das aber ein Fehlschlag. Offenbar ist es dem Spike doch aufgefallen. Ja, möglicherweise hat er das Haus beobachtet und einfach abgewartet, bis die Luft rein war. Und wie dem auch sei, jedenfalls brannte Licht. Und Sie haben festgestellt, dass Sie ihn kannten und trotzdem haben Sie geschossen. Das begreife ich nicht. Das habe ich doch erklärt. Ich habe geschossen, weil er versucht hat zu fliehen. Von wo haben Sie denn geschossen? Von innen, von der Terrassentür. Ich kam in das Zimmer vom Flur. Das habe ich alles schon erklärt. Und ich habe gerufen, halt, stehen bleiben, ich schieße. Sofort, als Sie ins Zimmer kamen? Ja, sofort. Aber er ist nicht stehen geblieben. Und trotzdem haben Sie festgestellt, dass Sie ihn kannten in der kurzen Zeit? Ich habe nicht festgestellt, dass ich ihn kannte. Ich habe nur gesagt, er kam mir bekannt vor. Immerhin, es hätte vielleicht ausgereicht, um ihn zu identifizieren. Sie hätten versuchen können, sich genauer zu erinnern. Und Sie hätten unsere Karteien durchsehen können. Dann hätten wir ihn schon gefasst. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Und niemand kann von mir verlangen, dass ich in aller Ruhe zusehe, wie meine Sachen aus dem Haus geschleppt werden. Er hat Ihre Sachen aus Ihrem Haus geschleppt. Das haben Sie auch gesehen, alles in der kurzen Zeit? Nein, das habe ich nicht gesehen. Aber das war ja wohl der Zweck seines Besuches. Sind Sie da so sicher? Ganz sicher. Ich habe ja gehört, wie er die Schubladen geöffnet hat. Das habe ich doch alles schon erklärt. Und ich habe gehört, wie ihm die Vase hingefallen ist. Die stand auf dem Kamin? Ja. Was kann er da gesucht haben? In der Vase war Geld. Das hat er gewusst. Erstaunlich. Nein, das hat er nicht gewusst. Sie sagen es ja selbst. Er hat danach gesucht. Wie viel Geld denn? Genau weiß ich es nicht. Aber ich denke, es waren mindestens 400 Mark. Es war meine Haushaltskasse. Wurde Geld bei ihm gefunden, Bollwein? Ja. Wie viel? Na, nur reden Sie schon. In seinem Portemonnaie waren nur ein paar Zehner. Aber in der Jacke hatte er über 400 Mark. Na bitte. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was Ihnen daran wieder verdächtig vorkommt. Überhaupt nichts. Ist doch alles sonnenklar. In der einen Tasche hat er das Geld, damit wir informiert sind, was der Zweck seines Besuches bei Ihnen war. Und in der anderen Tasche hat er Ihre Schlüssel, um uns wissen zu lassen, dass auch das Ding in der Tiefgarage auf sein Konto geht. Der Spike hat schon immer viel Verständnis für die Arbeit der Polizei gehabt. Und wenn Sie uns jetzt noch zeigen, wo die Waffe ist, mit der er Sie bedroht hat. Ich habe nie behauptet, dass es Notwehr war. Ich habe gesagt, dass er fliehen wollte und dass ich versucht habe, ihn daran zu hindern. Aber Ihre eigene Waffe, die hatten Sie gleich bei der Hand. Die lag draußen im Wagen. Da liegt sie immer. Die brauchte ich nur reinzuholen. Ja, eine überzeugende Aussage. Wer will Ihnen die widerlegen? Der einzige Schönheitsfehler ist vielleicht, dass Sie ein bisschen hochgezielt haben, wenn es nur darum ging, ihn an der Flucht zu hindern. Aber auch dafür gibt es natürlich eine Erklärung. Welche? Ihre Nerven. Sie waren einfach überfordert, als Sie plötzlich vor ihm standen. Das heißt, hinter ihm. Sie standen hinter ihm. Er lief ja weg. Sie können mich nicht provozieren. Warum machen Sie sich so schwer? Warum sagen Sie nicht ganz offen, was Sie vermuten? Aber, meine Herren, bitte. Das bringt doch nichts. Ich schlage vor, wir warten erst mal ab, was uns die Kollegen von der Spurensicherung berichten. Danke, Herr Rechtsanwalt. Das wär's im Moment. Können wir gehen? Ja. Sie können im Arbeitszimmer warten. Sind Sie scharf auf Ihre vorzeitige Pensionierung? Bollwein, er wird uns eine Menge Schwierigkeiten bereiten. Ich habe nur ausgesprochen, was auf der Hand liegt. Das ist nicht unser Job. Sie sollten endlich lernen, Ihren Mund zu halten, solange Sie keine Beweise haben. Aber warum ist er so scharf drauf, eine Verbindung herzustellen zwischen heute Abend und der Sache in der Tiefgarage? Was bezweckt er damit? Er hat klargestellt, dass ihm die Schlüssel gehören, mehr nicht. Das ist sogar seine Pflicht. Ich habe den Spike gekannt. Der war das nicht in der Tiefgarage. Das waren ein paar Nummern zu groß für den. Der hätte sich das gar nicht zugetraut. Ich weiß, was ich weiß. Die Pistole lag noch nie in deinem Wagen. Die lag immer im Schlafzimmer, in deinem Nachttisch. Da habe ich sie oft genug gesehen. Was hast du eigentlich vor? Willst du, dass ich Schwierigkeiten bekomme? Ich habe gar nichts vor, aber ich kann nicht akzeptieren, mit einem Mann verheiratet zu sein, der mir nicht vertraut. Dann geh doch rüber zu den Bullen und erzähle denen, was du vermutest. Das ist nicht mehr nötig. Was heißt das? Ich fürchte, die werden sehr schnell wissen, wo sie ansetzen müssen mit ihren Nachforschungen. Auch ohne meine Hilfe. Davon scheinst du ja ziemlich überzeugt zu sein. Ja. Ich habe noch etwas gesehen in deinem Nachttisch. Und zwar nach dem Überfall in der Tiefgarage. In meinem Nachttisch? Den Schlüsselbund mit dem kleinen silbernen Stier. Das ist kaum möglich. Du weißt doch, dass er mir abgenommen wurde bei dem Überfall. Ich wünschte, ich würde mich irren. Was heißt das, du wünschtest, du würdest dich irren? Weil es an dem Tag war, als hier die Schlösser ausgewechselt wurden. Ich bekam die neuen Schlüssel für die Haustür. 3 Stück, also ein mehr, als wir brauchen. Und für den habe ich einen sicheren Platz gesucht. Und weil ich wusste, wo du die Ersatzschlüssel aufbewahrst für deine Kanzlei, wollte ich ihn einfach dazu tun. Und bei der Gelegenheit hast du den Schlüsselbund mit dem Stier gesehen? Richtig. Kannst du das denn nicht begreifen? Das ist eine Verwechslung. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Weil man ihn dir vorher abgenommen hatte. Ja, das hast du schon gesagt. Das kannst du den Bullen noch 100-mal auftischen. Aber ebenso oft werden sie dich fragen, wie an einen Schlüsselbund, den sie in der Tasche dieses toten Einbrechers gefunden haben, ein Schlüssel kommt, der zu einem Schloss gehört, das erst nach dem Überfall in der Tiefgarage eingebaut wurde. Du hast ihn dran gemacht? Ich habe einen sicheren Platz gesucht. Das ist nicht wahr. Sag, dass es nicht wahr ist. Du hättest ein bisschen mehr Vertrauen haben sollen, dann wäre das nicht passiert. Du machst dir falsche Vorstellungen. Ich wollte nur vermeiden, dass du mit reingezogen wirst. Wo rein? Du machst dir falsche Vorstellungen. Ich bin deine Frau. Sag es mir. Wozu denn? Das ist doch ganz sinnlos. Das bringt doch nichts. Aber wir müssen was tun. Wir können doch nicht einfach warten, bis die Polizei dahinter kommt, was hier wirklich los war. Denn sie werden dahinter kommen, so viel ist sicher. Sie haben den Schlüssel und der bringt sie auf die richtige Spur. Weil er der Beweis ist, dass es dir vor allem darum ging, einem anderen die Sache in die Schuhe zu schieben. Diesem Einbrecher. Die Sache mit der Tiefgarage. Also werden sie das wieder aufrollen, die ganze leidige Affäre. Und am meisten wird sie interessieren, was denn nun tatsächlich mit dem Schmuck geschehen ist. Sprich nur weiter. Je länger ich dir zuhöre, desto fester bin ich überzeugt, dass du auch für diese Frage schon eine Theorie hast. Jedenfalls lag er nicht mehr in deinem Panzerschrank. Schon vor dem Überfall nicht mehr. Sondern? Ich wehre mich dagegen zu glauben, dass du ihn selber gestohlen hast. Jetzt soll ich dir wohl dankbar sein, weil du mir wenigstens das nicht zutraust. Du bist ja kein Krimineller. Aber dieser Überfall in der Tiefgarage, der war nur fingiert. Und wenn man das erst begriffen hat, ergibt sich alles Weitere von selbst. Auch für die Polizei. Also werden sie das Haus durchsuchen, vom Keller bis zum Dachboden. Und ich vermute, sie werden in irgendeinem Winkel einen Pfandschein finden. Immerhin weiß ich jetzt, wie du von mir denkst. Wenigstens dazu sind deine scharfsinnigen Überlegungen gut. Ich denke nur, dass du in Schwierigkeiten bist. Du traust mir alles zu, alles. Und du spionierst mir nach, nicht erst seit heute. Nachspionieren ist nicht das richtige Wort. Aber ich habe Angst. Angst? Wovor? Am meisten vor deinen Komplexen. Ich habe Komplexe? Alle Männer in deinem Alter. Und erst recht alle Männer in deinem Alter, die mit einer jüngeren Frau verheiratet sind. Sie glauben, eines Tages ihr immer mehr bieten zu müssen, finanziell, weil sie befürchten, sie anders nicht mehr halten zu können. Kann ich dich anders nicht mehr halten? Du hast mir ungeheuer viel geboten in der letzten Zeit. Und ich habe Angst, dass du mir mehr geboten hast, als du dir leisten kannst. Dazu muss ich nur rechnen können. Und deshalb glaube ich, dass du den Schmuck verpfändet hast, weil du dringend Geld brauchtest. Aber dann konntest du es nicht mehr zurückzahlen. Der Geburtstag rückte näher und näher, aber du konntest den Schmuck nicht wieder auslösen. Das war bestimmt keine angenehme Situation. Was die nur so lange treiben da drüben. Sind die überhaupt noch da? Es dauert eben seine Zeit. Nein. Es war keine angenehme Situation. Es war sogar fast hoffnungslos. Auch vorher schon. Ich hatte mich ziemlich übernommen, finanziell. Und meine Bank drängte mich. Meine Einnahmen waren zurückgegangen. Man wird ja nicht jünger. Aber dann starb die Mutter von Engelhardt. Genau im richtigen Moment. Und weil ich sie beraten hatte, als sie ihr Testament gemacht hat, bat Engelhardt mich, den Schmuck in Verwahrung zu nehmen. Für seine Tochter. Bis zu ihrem 16. Geburtstag. Es war fast... Ja. Es war, als ob er es gewusst hätte. Was? Von meinen Schwierigkeiten. Er hat mir den Schmuck richtig aufgedrängt. Willst du Engelhardt die Schuld geben? Niemand hat einen Schaden. Dafür hatte er ja gesorgt. Der Schmuck war hochversichert. Und seiner Tochter ist es sogar lieber, dass sie nicht das alte Zeug bekommt, sondern das viele Geld. Nein, alle waren zufrieden. Und kein Mensch hätte einen Grund gehabt, die Sache wieder aufzugreifen, wenn diese Panne nicht passiert wäre. Mit deinem Komplizen? Mit dem am wenigsten. Und der war kein Problem. Aber mit dem Schlüssel. Tja, sowas ist Pech. Hast du ihn wirklich dran gemacht? Überleg nochmal. An den Schlüsselbund mit dem Stier? Kann es nicht sein, dass das alles nur ein schlechter Traum ist? Du brauchst ja nur nachzusehen, ob er noch in deinem Nachttisch liegt. Aber daran darf es doch nicht scheitern. Wir müssen versuchen... Ja, wir müssen ihn zurückholen. Unter irgendeinem Vorwand. Das muss doch möglich sein. Und wenn es nicht klappt? Dadurch machst du sie nur aufmerksam. Dann mit einem Trick. Du musst mir helfen. Ich? Ja, du. Natürlich! Du wolltest doch vermeiden, dass ich mit reingezogen bin. Aber wir müssen was tun. Wir können doch nicht einfach warten, während dem Mann eine Bombe tickt. Das hast du doch selbst gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Aber jetzt weiß ich, dass es nur noch eine Lösung gibt. Welche? Du musst reinen Tisch machen. Ein Geständnis? Je eher, desto besser. Dann bin ich ruiniert. Sie werden dich fassen, auch wenn du dich noch so sehr abstrampelst. Das weißt du selbst. Deshalb musst du ihnen zuvorkommen. Dann werden sie dir das anrechnen. Aber ich bin Anwalt. Was glaubst du, was passieren wird? Ganz egal, wie lange sie mich einsperren, wenn ich wieder rauskomme, bin ich weg vom Fenster. Dann ist es vorbei mit unserem Leben auf großem Fuß und mit unserem wunderschönen Haus. Damit ist es sowieso vorbei. Was heißt das? Du wirst doch nicht glauben, dass hier alles bleibt wie bisher. Jetzt, nachdem ich weiß, mit welchen Methoden du uns dieses Leben ermöglicht hast. Du willst dich von mir trennen? Daran kannst du doch nicht einen Augenblick zweifeln. Doch. Daran zweifle ich. Das würdest du nie tun. Ohne mich bist du nichts. Ohne meine Position, ohne mein Geld. Darauf kann ich verzichten. Wirklich? Ist es wirklich denkbar, dass du dich so sehr täuscht über dich selbst? Warum hast du mich eigentlich geheiratet? Hast du dich das nie gefragt? Einen Mann, der fast 30 Jahre älter ist. Ich habe dich geheiratet, weil ich dich liebe. Dann hätte ich mir allerhand ersparen können in der letzten Zeit. Für wen habe ich es denn getan? Etwa für mich? Du wärst aufgestanden und gegangen, wenn ich dir gesagt hätte, dass wir uns einschränken müssen und dass es vielleicht nötig wird, dieses Haus zu verkaufen. Du hättest einfach deine Koffer gepackt. Klar, du suchst einen Schuldigen. Das kann ich verstehen. Sonst wärst du nie wieder fähig, in einen Spiegel zu sehen. Und noch was. Du hast es immer gewusst. Das hast du ja zugegeben. Du warst nie im Zweifel, was es tatsächlich auf sich hatte mit dem Überfall in der Tiefgarage. Das ist nicht wahr. Ich habe es nicht geglaubt. Aber du hast dazu geschwiegen. Und warum hast du geschwiegen? weil es dir ganz recht war, dass ich mir die Hände schmutzig machte. Solange genug dabei heraussprang, um deine Ansprüche zu befriedigen. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Aber jetzt weiß ich es. Und ich werde dafür sorgen, dass auch andere es erfahren. Du willst mich verpfeifen? Nenn es, wie du willst. Meine eigene Frau? Ich werde nicht riskieren, mit dir eingesperrt zu werden. Ich werde rechtzeitig klarstellen, dass ich nichts zu schaffen habe mit deinen kriminellen Tricks. Hoffentlich verrechnest du dich dann nicht. Du hast eine Menge damit zu schaffen. Du warst in alles eingeweiht. Jedenfalls werde ich so aussagen, wenn man mich danach fragt. Und was meinst du, wem sie dann glauben werden, dir oder mir? Nein. Wir werden zusammenhalten wie ein vorbildliches, in Liebe verbundenes Ehepaar in dieser schwierigen Situation. Wie ein richtiges Traumpaar, so viel ist sicher. Notfalls bis zum bitteren Ende. Aber noch haben wir ja eine Chance. Ich sehe keine. Doch. Vielleicht interessiert es die Bullen gar nicht, welcher Schlüssel zu welchem Schloss passt. Das interessiert sie bestimmt. Möglicherweise sind sie schon dabei, es zu überprüfen. Jedenfalls lassen sie dich ziemlich lange warten. Ja, du hast recht. Ich muss ihnen zuvorkommen. Ich muss alles versuchen. Bist du allein? Doris, was ist passiert? Gott sei Dank, dass ich dich erreiche. Kannst du sprechen? Ja, meine Frau und Annette sind schon im Bett. Du musst mir helfen. Es scheint zu klappen, sogar schneller, als wir gehofft haben. Du musst nur anrufen in ein paar Minuten und ihm den Brief vorlesen. Was scheint zu klappen? Was für ein Brief? Den wir schreiben wollten, anonym an dich. Du musst ein bisschen improvisieren. Was ist denn passiert? Frag nicht, dazu ist jetzt keine Zeit. Erst am Ende. Er spürt schon, dass es keine Rettung mehr gibt. Sei vorsichtig, treib ihn nicht zu weit. Liebst du mich? Natürlich, aber sei vorsichtig. Sag es mir. Sag mir, dass du mich liebst. Ja. Ja, ich liebe dich. Nur einmal. Sie haben ihn mehrfach verteidigt, in mehreren umfangreichen Verfahren. Wir haben das inzwischen überprüft. Mein Kollege hat recht. Auch wenn es einige Zeit her ist, so jemand vergisst man nicht. Aber er war ja nicht mein einziger Mandant. Ich habe eine Menge solcher Fälle. Und versetzen Sie sich mal in meine Lage. Ich komme nach Hause, ich überrasche einen Einbrecher. Schön, ich habe vielleicht ein bisschen kopflos reagiert. Na, im Gegenteil, Sie haben ungewöhnlich besonnen reagiert. Sie hören ein Geräusch von der Vase, genau im passenden Moment. Und Sie haben sofort den richtigen Riecher. Sie gehen zurück zu Ihrem Wagen, um Ihre Waffe zu holen. Die liegt da schon bereit. Die liegt da immer. Fragen Sie doch meine Frau. Die Pistole? Seit wann hast du die überhaupt? Die habe ich seit dem Überfall. Ich bin verdammt nervös, seit das passiert ist. Und die lassen Sie einfach in Ihrem Wagen? Ich kann sie ja nicht immer mit mir herumschleppen. Wie dem auch sei. Jedenfalls gehen Sie wieder ins Haus und Sie stellen den Einbrecher. Und dann schießen Sie. Zweimal. Und obwohl man erwarten sollte, dass Sie nicht besonders ruhig zielen konnten, weil Sie überfordert waren von der Situation, haben Sie besonders gut getroffen. Sie werden sich verantworten müssen für Ihre Unterstellungen. Warum verhaften Sie mich nicht, wenn Sie glauben, dass Sie mir was anhängen können? Das ist ja noch nicht alles. Außerdem sind da noch die Schlüssel. Was ist mit den Schlüsseln? Die sind uns ein Rätsel. Sie scheinen zu beweisen, dass der Speik auch das Ding in Ihrer Kanzlei gedreht hat. Aber was wollte er dann noch hier? Schmuck für eine Viertelmillion, damit kann er sich doch zur Ruhe setzen. Tja, falls er ihn am nächsten Tag verkaufen kann. Und falls er dafür den vollen Preis erzielt. Sind Sie wirklich so naiv? Um diese Zeit, wer kann denn das sein? Ja, merkwürdig. Entschuldigung. Ja, hallo? Hier Engelhardt. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, wenn ich störe, aber wir machen uns Sorgen, meine Frau und ich. Ist alles in Ordnung? Ja, soweit schon, aber im Moment passt es schlecht. Ich kann schlecht sprechen. Das verstehe ich. Ich rufe Sie morgen zurück. Ja, das ist nett von Ihnen. Dann sind wir schon beruhigt. Das heißt noch was. Vielleicht ist es wichtig. Ich habe heute einen Brief bekommen. Einen Brief? Von wem? Schon heute Vormittag mit der Post. Ich wollte ihn nicht den Appetit verderben, deshalb habe ich nichts davon erwähnt vorhin beim Essen, aber nach den Ereignissen von heute Abend... Was steht denn drin? Ich kann ihn ja vorlesen. Sehr geehrter und so weiter, ich habe einen Tipp für Sie, wie Sie den Schmuck von Ihrer Tochter wiederkriegen. Kostet Sie einen Tausender. Ihr Rechtsanwalt hat Sie reingelegt, also denken Sie gut nach. Ich rufe Sie an. Unterschrift? Keine Unterschrift. Sie müssen selber entscheiden, was damit geschehen soll. Aber vielleicht ist es das Vernünftigste, wir übergeben ihn der Polizei. Ja, vielleicht. Ich werde es mir überlegen. Danke. Das ist doch selbstverständlich. Also dann, gute Nacht. Ja, danke. Gute Nacht. Was Besonderes? Nein, nichts Besonderes, ein Mandant. Und diese Zeit? Du bist ja ganz fertig. Was hat er denn gewollt? Das tut doch nichts zur Sache. Machen Sie weiter. Wo waren Sie stehen geblieben? Schön. Ich fasse nochmal zusammen. Sie bleiben also dabei... Oder nein, warten Sie. Erst möchte ich Klarheit. Klarheit? Nur eine Kleinigkeit. Worüber? Es geht um die Schlüssel, die Sie gefunden haben. Kann ich sie nochmal sehen? Wo sind die Sachen fürs Labor, Bollwein? Sind sie schon weg? Keine Ahnung. Dann stellen Sie das mal fest. Ja. Hier. Aber Vorsicht. Nicht anfassen. Kann man sie nicht auspacken? Wozu denn? Sie können doch sehen. Tun Sie es, Bollwein. Oder noch anders. Nun machen Sie schon, Bollwein. Geben Sie her. Nein, lassen Sie! Aber nicht die Pistole! Was soll das? Lassen Sie die Finger weg! Vorsicht, Vorsicht! Warum hat er das getan? Ich hatte Sie gewarnt. Sie? Sie haben ihn fertig gemacht. Sie hätten es verhindern müssen. Ich war dagegen, ihm die Sachen in die Hand zu geben. Er hat ihn jetzt so weit gebracht mit seinen ständigen Verdächtigungen, mit seiner unerträglichen Voreingenommenheit. Das wird ein Nachspiel haben. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.